Schieb das Floß in den See. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh. Mein Kind. Osrun, warum, ihr Götter? Ulrik, Gerlind, eure Tochter ist jetzt bei euren Ahnen. Dort findet sie Frieden und Gemeinschaft. Sie spürt keinen Schmerz, keinen Durst und keinen Hunger. Sorgt euch nicht um sie. Es geht ihr gut. Wenn das Gräuel ihre Seele aufgesogen hat, wird das arme Mädchen nie zur Ruhe kommen. Ich kann das nicht. Svinta! Svinta, bleib hier! Svinta! Gräuel. Kapitel 3. Vernimm mein Schreien. Das sind alles Ausflüchte, Egidius. Ich will Antwort, Gernot. Ihr wisst, das ist keine absolute Garantie. Ich habe meinen Neffen hierher gebracht, weil dir der Ruf vorauseilt. Du wärst der beste Teufelsaustreiber, den man finden kann. Es tut mir leid, wenn ich euch enttäuscht habe, aber... Außerdem hatte ich erwartet, dass die Nähe zur Erscheinungsstätte der heiligen Jungfrau Maria sich zum Vorteil auf die Austreibung auswirkt. Ich habe mich in beidem offensichtlich geirrt. Euer Neffe schien geheilt von seinen Dämonen. Es gab keinerlei Anzeichen mehr. Sie sind listiger als gedacht und zäher. Das alles hast du mir schon gesagt. Es ändert rein gar nichts daran, dass Gideon dieses Heidenmädchen getötet hat. Das darf nicht aus den Mauern der Abtei hinausdringen. Ja, selbstverständlich, Eure Exzellenz. Dieses ganze Tal ist ohnehin nichts weiter als meine Achillesferse. Ein Dorf voller Heiden, so nah an einem der anerkanntesten Wallfahrtsorte der Christenheit, so nah an einem christlichen Kloster. Ein Dorf, das sich seit jeher erfolgreich widersetzt, sich bekehren zu lassen. Man lacht über mich als Bischof. Schlimmer noch. Du weißt, dass ich nicht nach Gutdünken entscheiden kann. Du weißt, dass ich dem Erzbischof von Salzburg Rechenschaft schuldig bin. Ein Suffraganbischof, mehr bin ich nicht. Das ist wirklich überaus bedauerlich, Exzellenz. Ein Mann eurer Reputation hätte es wahrlich verdient. Es ist, wie es ist. Wir werden es nicht ändern. Umso wichtiger ist, dass meine Position stark bleibt. Ich habe Gegner, die sich bei seiner Exzellenz, dem ehrwürdigen Konrad von Rauris, einschmeicheln. Ihm bei jeder Gelegenheit das Heidendorf unter die Nase reiben. Natürlich ist dem Erzbischof das Zirnatal ein Dorn im Auge. Mit Verlaub, Euer Exzellenz, ich habe über eine Lösung nachgedacht. Was soll das heißen? Der Tod des Mädchens, die Tat eures Neffen, das alles scheint auf den ersten Blick ein großes Unglück zu sein. Wenn man aber genauer hinsieht, ergeben sich durchaus ungeahnte Möglichkeiten. Kommt zum Punkt. Es gibt eine alte heidnische Legende über ein monströses Wesen mit Namen Gräuel. Gräuel? Das Gräuel, so erzählen sich die Heiden, hätten vor Hunderten von Jahren etliche ihrer Ahnen getötet, bis es den Vorvätern gelungen sei, die Bestie durch eine List in eine Höhle einzusperren. Und wie soll uns das helfen? Ja, wir haben es wieder zum Leben erweckt, Euer Exzellenz. Das Gräuel ist wieder da. Du redest wirr, Egidius. Lasst es mich erklären. Wir haben die Leiche der toten Schmiedtochter in unserem Holzkeller versteckt. Ihr habt was? Euer Neffe hat getreu einer alten Zeichnung des Gräuel die Kiefer des Untiers aus Holz geschnitzt und den Leichnam damit bearbeitet. Den Leichnam? Dann haben zwei meiner Mönche den Körper vor der Höhle abgelegt, den man Schlund nennt und in der das Gräuel der Legende nach eingesperrt sein soll. Ihr habt sicherlich das große Feuer bemerkt, das die Heiden heute angezündet haben. Darauf haben sie den Leichnam der Schmiedtochter verbrannt. Du scheinst wirklich vollkommen den Verstand verloren zu haben. Ihr dürft gern über mich urteilen und mich für das, was ich getan habe, bestrafen. Aber hört mich bitte erst bis zu Ende an. Ich wüsste nicht, was das bezwecken sollte. Es gibt sogar zwei Zwecke. Eure Exzellenz. Erstens, die Heiden glauben, dass Greuel habe die Ehre geholt. Keiner von ihnen wird auf die Idee kommen, einer von uns hätte das Mädchen getötet. Damit ist Gideon in Sicherheit. Und nun der zweite Zweck. In den Köpfen der Heiden lebt das Greuel wieder. Sie haben Angst vor diesem Untier und keine Ahnung, wie sie es besiegen sollen. Wir präsentieren ihnen das einzige Mittel gegen den heidnischen Dämon, den Glauben an den einen wahren Herrn und Gott. Du willst sie mit Hilfe ihrer eigenen heidnischen Legende zum Christentum bekehren. Ich selbst werde zu ihnen sprechen und ihnen Gottes universelle Macht vor Augen führen. Vor ihrer aller Augen werde ich den Höhleneingang zum Schlund segnen. Danach wird es keine weiteren Leichen geben. Gideon wird das Kloster nicht verlassen. Ein Greuel gibt es nicht. Und genau das wird die Heiden aus dem Dorf überzeugen, sich taufen zu lassen. Eure Exzellenz. Jetzt nicht! Ich bin's, Thaddäus. Verzeiht, Vater Abt, aber ihr habt mir aufgetragen, euch zu rufen, wenn es dem Heidenjungen schlechter geht. Und nun geht es ihm sogar sehr schlecht. Leute, bitte, bitte, ihr guten Leute von Quill, etwas ruhiger. Wir gedenken hier der Tochter Ulrichs und Gerlins. Und sie hätte sicher gewollt, dass ihr Schicksal keinen anderen aus Quill ereilt. Oder, Gerlind? Ja, sicher, Dolph. Sicher. Dann lasst uns entscheiden, was wir tun. Leute, bitte, bitte. Wir wissen doch noch nicht einmal, ob es wirklich das Greuel war. Na, du hast sie doch gesehen. Ja. Und das Geröll vom Schlund. Was brauchst du denn noch für Beweise, Schulze? Ortruds Tod ist ein Zeichen der Götter. Sie haben das Greuel befreit, weil sie uns prüfen wollen. Sie sind erzürnt über das Mönchspack dort oben in ihrem Kloster, die an den einen falschen Gott glauben. Feit. Es muss etwas getan werden. Feit, ja. Feit, jetzt bitte lasst uns Ruhe bewahren. Alle. Ich werde das Vieh töten. Ja, töten. Ulrich. Ich werde es mit meinen eigenen Händen. Ja. Ulrich. Ulrich. Hey du, Johannes, nicht wahr? Ah, der Pilger. Ich wollte mit dir sprechen. Mit mir? Ja. Jetzt, da der Sturm vorübergezogen ist, möchte ich die Stätte der Marienerscheinung sehen und ich habe mich gefragt, ob du sie mir zeigen könntest. Dazu brauchst du mich nicht. Der Weg ist ganz einfach. Links des Waldes, immer den Hang hinauf und an der Felswand ist eine Bronzetafel eingelassen. Kannst sie nicht verfehlen. Ich muss darauf bestehen, dass du mich begleitest. Warum so geheimnisvoll? Weil du ganz sicher nicht möchtest, dass das ganze Kloster von deiner Liebelei mit dem Heidenmädchen aus dem Dorf erfährt. Was? In der Nacht meiner Ankunft konnte ich nicht schlafen. Ich bin auf die Klostermauer geklettert und habe dich und dein Liebchen gesehen. Was deine Brüder wohl dazu sagen werden und der Abt erst. Das wagst du nicht. Als Christenmensch ist es meine Pflicht, Sünden gegen die Gebote des Herrn zu melden. Dann erzähl's doch. Wem werden die Mariänser wohl mehr glauben? Einem ihrer Mitbrüder oder einem dahergelaufenen Pilger? Dir vermutlich. Dann mach, dass du Land gewinnst. Aber die Dörfler da unten, wem glauben die? Vor allem der Vater des Mädchens, das in der gleichen Nacht zu Tode kam. Er ist der Schmied, oder? Ich habe mich ein wenig umgehört unter deinen Mitbrüdern. Es heißt, die Heidenmädchen würden in Vollmondnächten immer zu zweit Kräuter sammeln. I know. Nun, die eine ist tot und die andere war bei dir. Das dürfte den Schmied interessieren und wer weiß, vielleicht endet dein junges Mönchsleben mit dem Kopf auf einem Amboss unter einem mit Zorn geschwungenen Hammer. Aber wenn du es darauf ankommen lassen willst... Also gut, wenn du mir versprichst, niemandem etwas übers Winter und mich zu erzählen, begleite ich dich rauf auf den Berg. Vergiss den Berg. Das Einzige, was mich interessiert, ist das Tal. Arnulf! Arnulf! Meine Hände! Was ist mit deinen Händen? Sie sind voller Blut! Da ist nichts. Du hast geträumt. Ich kann es doch spüren, Wolfhild. Sie sind ganz feucht. Du bist nass geschwitzt. Mehr ist es nicht. Ich habe sie alle getötet. Arnulf. Und es hat mir nicht genügt. Die ganze Nacht wollte ich nichts als Menschen sterben sehen. Arnulf, es ist mitten am Tag. Du bist nach all dem Essen und Bier auf Ortruds Leichenschmaus für eine Stunde eingeschlafen. Komm. Komm, wir müssen raus hier aus unserem Hof. Zieh dir was Trockenes an. Lass uns an die Luft gehen. Das wird dich auf andere Gedanken bringen. Oder hast du etwa Angst vor dem Gräuel? Da. Ruhig, Bubi, beruhige dich. Ich lass mich. Die Stirn des Jungen ist heiß wie ein Ofen, Thaddäus. Glaubt mir, wir tun, was wir können. Christian kühlt seine Waden seit Stunden mit feuchten Wickeln. Wir wechseln seine Verbände, träufeln ihm allerlei Arzneien ins Maul, aber nichts schlägt an. Ich fürchte, wir verlieren ihn, bevor die Sonne ein weiteres Mal aufgeht. Auf ein Wort, Egidius. Ja, Eure Exzellenz. Du kennst doch die Entscheidungen des Konzils von Tours. Ja, Eure Exzellenz. Der Wille des Papstes Alexander III., der Bestand hat auch über 100 Jahre nach seinem Tod. Ja, sicher, Eure Exzellenz. Ecclesia abhorret a sanguine, Egidius. Was auch immer hier in deinem Infirmarium geschieht, ich habe nichts davon gewusst. Verstehen wir uns? Ja, Eure Exzellenz. Gut. Und nun zu deinem verrückten Plan, dem ich zugegeben zumindest eine Spur abgewinnen kann. Er steht und fällt mit dem Leben dieses Burschen. Ich weiß. Wenn es eurem Medikus nicht gelingt, den Jungen zu retten, werden sich die Dorfbewohner auch nicht bekehren lassen. Gräuellegende hin oder her. Das Überleben des Knaben wird der erste Schritt sein, sie von Gottes Gnaden und Größe zu überzeugen. Nur dann werden sie dir zur Höhle folgen und sich die Segnung ansehen. Wir werden ihn am Leben halten, Eure Exzellenz. Ich verlasse mich darauf. Und dann, Egidius, muss dringend ein neuer Exorzismus an Gideon durchgeführt werden. Und diesmal mit Erfolg. Ich werde euch nicht enttäuschen. Damit das nicht passiert, habe ich ein Buch aus einem geheimen Archiv aus Salzburg mitgebracht. Auf einer Seite darin ist eine besonders wirksame Prozedur beschrieben, die auch die stärksten Dämonen aus den Seelen von Besessenen vertreibt. Ich habe meinen Diener Severin bereits in deine Bibliothek geschickt, um eine Abschrift der Stelle anfertigen zu lassen. In die Bibliothek? Zu Bartholomäus verzeiht mir meine Offenheit, aber ich weiß nicht, ob das weise war. Was ich getan habe, habe ich getan, Wulfhild. Ich kann davor nicht weglaufen. Du läufst auch nicht. Du gehst. Und was soll das bringen? Willst du mir zeigen, wie friedlich hier alles ist? In diesem Tal, in dem ein junges Mädchen zerfleischt wird? Ich gehe zurück zum Hof. Dieser ganze Spaziergang ist Unfug. Warte, Arnulf. Siehst du das da? Was? Die Steine in der Klamm. Die lagen vor dem Sturm noch nicht da. Denkst du, der Fels löst sich? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Klettern wir den Stieg in der Klammwand hinauf und sehen es uns an. Ach, Dona, Hammergott, gib mir die Kraft, diese Waffe zu schmieden. Und schenke ihr die Macht, die Haut des Gräuel zu durchstoßen. Dass sie tief ins Fleisch drängt und das Herz des Ungeheuers zerplatzen lässt. Ich war noch nie hier oben. Warum auch? Eine steinige Hochebene, zerrissen von einer Klamm, in die man sich zu Tode stürzen kann. Mehr gibt es hier nicht. Doch. Den Blick übers Zirnertal. Von hier meint man, es sei eine riesige Feste. Von den Zinnen des Burgtors aus betrachtet. Die majestätischen Felswände ringsherum sind Mauern. Die Gipfel sind die Türme. Und über allem ragt als höchster das Zirnerjoch. Die Quill, die sich hoch oben als silberner Wasserfall aus dem Fels ergießt und dann nach und nach zum Fluss und in den Talsee mündet. Die Wälder, die Auen, die Wiesen und in der Mitte unser Dorf mit unserem Hof. Unser Heim, Arnulf. Ich sehe keine Burg. Ich sehe ein Gefängnis mit kargen Böden, die kaum etwas hergeben. Diesem ewigen Wind, der dich verhöhnt und im Winter alles zu Eis erstarren lässt. Mit einer verrückten Alten im Wald, die an nichts Freude hat, außer an ihren düsteren Vorhersagen, die niemand versteht. Ein Gefängnis mit einer Bestie, die junge Mädchen zerfleischt. Einem Schmied, der aus Trauer um seine Tochter dem Wahnsinn verfällt. Einem Jungen, der oben im Kloster mit einer Baumspitze im Bein um sein Leben kämpft, umgeben von Mönchen, die uns unseren Glauben austreiben oder uns brennen sehen wollen. Das ist das Zirnertal. Du siehst immer nur das Schlechte, mein Liebster. Bei dir ist der Krug immer halb leer, nie halb voll. Nein, Wulfhild. Bei mir ist der Krug immer ganz leer. Weil ich ihn ausgesoffen habe. Aber es steht dir frei, ihn aufzufüllen. Mit frischem Bier. Und dann stoßen wir an. Na, was sagst du, Weib? Einverstanden. Aber dann werde ich dich unter den Tisch trinken. Das wollen wir doch einmal sehen, du Vögelchen. Deine Kopfschmerzen werden dich daran erinnern. Aber zuerst gehen wir zum Schulzen. Er muss wissen, was hier geschieht. Hey, da, Finger weg. Was fällt dir ein? Bruder Bartholomäus. Oh, ich, du. Du bist es. Severin Dornberger, der Leibdiener seiner Exzellenz des Bischofs von Chiemsee. Ganz recht. Entschuldige mein Zorn, Severin, aber man muss wirklich sehr vorsichtig sein mit dem Pergament. Dann lege ich es wieder dorthin, wo ich es herhabe. Gut, gut, danke. Was kann ich für dich tun? Braucht seine Exzellenz ein wenig Lektüre zur Erbauung während seines Aufenthalts? Nein, aber er möchte, dass du dies hier kopierst. Nicht das ganze Werk, nur diese Seite. Lass mal sehen. Aber das Buch stammt nicht aus unserer Bibliothek. Nein, es kommt aus Salzburg. Mhm. Ein Exorzismusritual? Erlaub mir die Frage, aber wozu wird das hier gebraucht? Wie kommst du darauf, dass es hier im Kloster gebraucht wird? Nun ja, seine Exzellenz könnte die Abschrift doch genauso gut in Salzburg vornehmen lassen. Selbstverständlich, nur ist es so, dass dir, guter Bartholomäus, ein Ruf vorauseilt. Ein Ruf? Ja, es heißt, dass du der schnellste und genaueste Kopist des Landes seist. Das mag schon sein. Unter denen, die ich kenne, und das sind nicht wenige, bin ich sicherlich einer der, ja, vielleicht sogar der Beste. Dann reicht dir ein Tag für die Abschrift? Der Bischof braucht sie noch heute. Ja, der Worte selbst sind es nicht viel, aber die Verzierung der Initiale und die Zeichnung der Prozedura. Vergiss den Augenschmaus drumherum. Seiner Exzellenz geht es nicht um Schönheit oder Bilder, sondern um das Wissen, das in den Worten liegt. Und da seid ihr euch sicher? Wir waren da oben, Schulze. Wir haben es mit eigenen Augen gesehen. Der Fels rechts der Klamm ist brüchig. Mhm. Der Sturm hat seinen Teil getan. Wenn wir nichts machen, wird immer mehr herunterstürzen. Und wenn jemand zur gleichen Zeit durch die Klamm geht... Das mögen die Götter verhindern. Was schlagt ihr vor? Wir müssen einen Schutzwall bauen, oben auf der Klammebene. Eine lange Reihe aus Pfählen und Brettern, die den Fels abstützen und verhindern, dass noch mehr abrutscht. Ja, und wie wollt ihr das anstellen? Im Wäldchen vor der Klamm steht genug Holz dafür. Lass uns Bäume schlagen. Am besten fangen wir gleich damit an. In Ordnung. Schlagt so viel Holz wie nötig. Aber was ist mit Männern? Wie viele braucht ihr? Keinen. Arnulf, Wulfhild, ihr wollt das zu zweit machen? So sieht's aus. Na gut. Aber hütet euch vor dem, was im Tal umgeht. Es ist alles so schrecklich, Ida. Zuerst Ortrud, zerfleischt vom Gräuel und jetzt das mit Brunen. Ja. Und jetzt liegt mein Bruder bei den Mönchsmännern in ihrer Steinfeste und ringt mit dem Tod. Deshalb sollten sie sein Leben retten wollen. Das ist keiner von ihnen. Sie müssen es. Sie sind doch Heilkundige. Was denkst du, Swinter? Der hat dir nicht mal zugehört, Torit. Was ist los mit dir, Swinter? Erst läufst du von Ortruds Bestattung davon und jetzt bist du mit deinen Gedanken... Ja, wo eigentlich? Was wollt ihr überhaupt von mir? Wissen, was in dir vorgeht. Man entehrt keine Toten, indem man von ihrer Bestattung wegrennt. Sieht euch gar nichts an, was in mir vorgeht. Swinter, irgendetwas ist doch. Was verschweigst du uns? Lass mich in Ruhe, Torit. Und du auch, Ida. Sorgt euch lieber darum, dass die Kittel eurer Eltern sauber werden. Euer hat sie deine kleine Freundin, nicht wahr, Bruder Johannes? Pilger, ich weiß beim besten Willen nicht, warum du dich hier im Gebüsch versteckst und den Mädchen aus Quill nachstellst. Und warum ich dir dabei unbedingt Gesellschaft leisten muss. Du solltest mir danken, Bruder Leichtfuß. So kannst du deinem Liebchen ganz nahe sein. Na, wenn es dir darum geht, vielen Dank. Kann ich jetzt gehen? Ich habe im Kloster mein Tagwerk zu erledigen. Noch nicht. Wir müssen gemeinsam zurückkehren, damit du deinen Mitbrüdern und dem Vater Abt erzählen kannst, was ich doch für ein gottesfürchtiger Christ bin. dem das reine Herz an der Stelle der Marienerscheinung vor Erfüllung nur so übergegangen ist. Was offensichtlich eine Lüge ist. Stattdessen starrst du auf ein paar Holzhütten an einem Fluss. Oder auf die Schenkel der Mädchen. Wahrscheinlich weißt du nicht einmal selbst, weshalb du hier bist. Du und ich. Wir beobachten das Dorf, weil dort jemand auf mich wartet. Und wozu dann die Heimlichtuerei? Warum gehst du dann nicht zu ihm? Weil ich nicht die geringste Ahnung habe, wer es ist. Sei es aber der Fall einer Wiederkehr der Besessenheit, so beginne man mit einer Prozedura, die bekannt ist als Extractio Satanis Ultima. Man nehme die Geißel mit dem Namen Bienenschwarm, mit ihren vielen Ketten und Kugeln und Dornen und Widerhaken und segne sie mit Weihwasser. Man binde den Besessenen so an, dass Kopf, Arme, Körper und Beine die Form eines Kreuzes bilden. Nun fülle man seinen Schlund mit geweihtem Wasser so oft und so lange, bis er den Dämon in Gänze ausspucke. Und sollte dies nicht gelingen, so nehme man die gesegnete Geißel mit dem Namen Bienenschwarm und peitsche 6 Male mit voller Wucht auf die Brust des Besessenen, 6 weitere Male auf den Rücken und noch 6 Male auf die Beine. Und dabei spreche man die heilige Formel. Weiche Satan aus den Gliedern und der Seele dieser armen Kreatur. Krieche hinfort, teuflische Schlange, der Niedertracht in die Tiefen deiner Hölle und kehre nicht wieder. Beuge dich der Macht des Herrn und dem Wunder des Glaubens, das dich überstrahlt für jetzt und alle Zeit. Man wiederhole die Prozedura so lange, bis die Besessenheit aus Körper und Seele des armen Menschen gewichen ist. Oder das Leben und mit ihm alles Teuflische. Lass mich! Brun, ganz ruhig, versuche deine Kräfte zu sparen. Severin? Gott zum Gruße, Bruder Thaddäus. Was tust du hier? Nach dir sehen. Aber mir scheint, der Junge aus dem Dorf braucht deine ganze Aufmerksamkeit. Das Fieber wütet in ihm wie das Höllenfeuer. Wird er es schaffen? Ich tue, was ich kann, aber wenn die Wunde brandig wird, ist er verloren. Wo die Krankheit entsteht, ist auch das passende Heilmittel zu finden. Dem Jungen fiel eine Baumspitze ins Bein. Es muss sich also etwas im Wald finden, das sein Leiden kuriert. Und das wäre? Rebensträucher oder Erlenbäume vielleicht. Ich habe meinen Gehilfen, Bruder Christian, losgeschickt, danach zu suchen. Aus beidem lassen sich Arzneien herstellen, die dem Fieber entgegenwirken. Doch mir bereitet noch etwas anderes Sorge. Die Baumspitze ist beim Herausziehen aus dem Bein geborsten. Ich habe versucht, die Wunde so gut wie möglich zu reinigen, aber es stecken immer noch Splitter im Fleisch, das sich immer weiter entzündet. Möglicherweise habe ich durch Gottes Fügung etwas dabei, das dir helfen könnte. Etwas dabei? Wie kann das sein? Du weißt, dass ich gern an Dingen herumbastle. Ich weiß, dass du der größte Mechanikus bist, den dieses Land je gesehen hat. Na. Wir wissen beide, dass es so ist. Wie dem auch sei, jedenfalls habe ich die letzten Wochen einige Gegenstände gefertigt. Hier. Was ist das? Mach es auf. Das ist ein Skalpellum. Ein so feingeschliffenes habe ich noch nie gesehen. Gib Acht. Es ist sehr scharf. Ich bin Medikus. Du meinst, du kannst dich selbst versorgen, wenn du dich schneidest? Ich darf weder mich noch andere schneiden, das weißt du doch, Severin. Du kennst doch das Urteil des Konzils von Tours von vor mehr als 100 Jahren. Ja, das ist mir bekannt. Kein Mönch darf sich als Chirurgus betätigen. Und tut er es dennoch, droht ihm der Kirchenbann. Dennoch liegt der Junge hier. Mit einer klaffenden Wunde im Bein wäre er längst verblutet. Die Heiden haben es abgebunden. Aber dann wäre sein Bein jetzt schon abgestorben, nicht wahr? Wir haben es hier also entweder mit einem göttlichen Wunder zu tun oder jemand hat sein Bein genäht. Willst du mich prüfen, Severin? Meinen Gehorsam dem Papst gegenüber? Nein, ich will dich bestärken. Du tust das Richtige und das, was ich dir schenke, wird dir dabei helfen. Warum machst du dir diese Mühe? Du weißt warum. Was haben wir hier noch? Eine Klumpzange aus Metall? Was so dünn und fein. Ich sah eine ähnliche bei einem venezianischen Wundarzt, der in Salzburg tätig ist. Mit ihr kannst du die Splitter aus der Wunde ziehen. Es ist noch etwas in dem Leinbeutel. Es sei vorsichtig, dass er dir nicht auf den Boden fällt. Ein Stück Kristall gefasst in Bronze. Es ist geschliffen. Wenn du hindurch siehst, wird alles größer. Ja, wirklich. Ich hörte von solchen Lesesteinen, die Brüder in anderen Klöstern verwenden, wenn ihre Augen schlechter werden. Ein arabischer Gelehrter namens Al-Hazen hat solch ein Vergrößerungsglas einst erfunden. Und der ehrwürdige Franziskaner Roger Bacon aus Oxford, man mag zu ihm stehen, wie man will, hat niedergeschrieben, wie man es verbessern kann. Ich habe seine Vorschläge befolgt. Hältst du den geschliffenen Kristall über die Beinwunde, findest du auch das kleinste Stückchen Holz im Fleisch. Heilige Mutter, das ist unglaublich, Severin. Ich weiß nicht, wie ich dir für all das danken soll. Deine Freude darüber ist mir Dank genug. Und dass es dir gute Dienste leistet, gleich doppelt. Ich werde es ausprobieren, sobald Christian aus dem Wald zurückgekehrt ist. Warum warten? Ich kann dir assistieren. Was du nicht wichtigere Dinge zu tun, benötigt seine Exzellenz deine Dienste nicht? Gernot von Binz geruht, um diese Zeit zu ruhen. Er hat einen sehr tiefen Schlaf. Vielleicht solltest du die Zeit der Muse an einem angenehmeren Ort verbringen. Ich kann bei dir sein, Bruder Thaddäus. Etwas Angenehmeres kann ich mir kaum vorstellen. Wir müssen Ruhe bewahren, Männer. Und einen Plan schmieden, falls es wirklich das Gräuel war. Was soll es sonst gewesen sein, Schulze? Keine Ahnung, Müller. Aber bis wir es wissen, müssen wir da draußen sehr vorsichtig sein. Vor allem nach der Dämmerung. Wir müssen nur eins tun. Das Mönchspack aus dem Zirnertal vertreiben. Das wird die Götter besänftigen. Du denkst zu einfach, Veit. Weil es einfach ist. Klettere auf das Zirnerjoch und blick dich um. Ganz gleich, in welche Richtung du siehst, alle Ländereien sind beherrscht von den Königen und Kaisern und Fürsten der Christenmenschen. Und sie sehen unser Tal als heilige Stätte. Sie lassen sich nicht vertreiben. Jedenfalls nicht für lange. Dieses verdammte Gerede. Das Einzige, das man davon bekommt, ist Durst. Ey, Weib! Schenk nach! Helrun! Helrun! Wo in aller Götternamen steckt sie wieder? Einen guten Tag, Herr Mönch. Was willst du, Weib? Ich bin Helrun von Quill, die Frau des Ziegenbauern. Mein Sohn Brun... Ein paar Männer aus Quill haben ihn verletzt zu euch gebracht. Ja, ich weiß. Und? Ich möchte sehen, wie es ihm geht. Weibsperson ist es verboten, die Klostermauern zu betreten. Aber ich bin seine Mutter. Ja, was dich ganz sicher nicht zu einem Mann macht. Aber heißt euer Orden nicht nach einer Frau? Heißt euer Kloster nicht Maria Zirn? Wie könnt ihr Frauen nicht hineinlassen? Besitzt du allen Ernstes die Dreistigkeit, dich mit der heiligen Jungfrau Maria gleichzusetzen? Willst du dich mit der Mutter unseres Heilands Jesus Christus vergleichen? Ich will nur meinen Sohn sehen. Schleich dich hinunter ins Tal. Du bekommst deinen Sohn zurück, wenn er soweit ist. Halt! Warte! Hey! Hey, mach wieder auf! Denkt ihr, ich werde was Besseres, oder was? Soll dich der Schlag treffen? Du Kotzenschalk! Du Hund, du Stinkender! Ihr lieben Brüder, was ich euch nun verkünde, habe ich bereits seiner Exzellenz, unserem ehrwürdigen Bischof, vorgetragen. Und er unterstützt mich in meinem Vorhaben, von dem ihr jetzt hören werdet. Berichtigt mich, wenn ich falsch liege, Eure Exzellenz? Sprich weiter, Egidius. Hab Dank. Nun denn, was ich euch erzählen will, fällt mir nicht leicht. Denn, und das wird euch erschüttern, musste ich zu meinem Entsetzen feststellen, dass in unserem von Gott gesegneten Zirnertal seit einigen Tagen ein Dämon sein Unwesen treibt. Es ist ein uraltes Wesen, das die Heiden des Tals das Gräuel nennen. Das habe ich in den Aufzeichnungen unseres ehrwürdigen Klostergründers Bruder Iglesius gelesen. Vor Hunderten von Jahren ist es den Heiden gelungen, den Dämon ins Gebirge zu sperren. Nun aber, und fragt mich nicht wie, hat er den Weg ins Freie gefunden. und die Tochter des Schmieds aus dem Dorf geholt. Herr im Himmel, all die Lügen. Halt dich zurück, Matthias. Ich bitte euch deshalb, größte Vorsicht walten zu lassen, wenn ihr die Mauern unseres Klosters verlasst. Ich bin mir zwar sicher, dass der Dämon keinen wahrhaft gläubigen Christenmenschen ein Leid zufügen kann, aber wir sollten es auch nicht herausfordern. Denkt ihr nicht auch, Eure Exzellenz? Fahr fort, Egidius. Sehr wohl. Auch wenn das, was dort draußen umgeht, furchteinflößend ist und tödlich, zumindest für die Heiden, so gibt es doch Hoffnung. Denn mit Gottes Segen wird es uns gelingen, die Ausgeburt der Hölle wieder in die Tiefen zu verbannen, aus der sie gekommen ist. Und die Heiden werden endlich die allmächtige Herrlichkeit des Herrn anerkennen. Besser wäre es wohl, damit zu warten, bis das teuflische Vieh auch den letzten Heiden geholt hat. Das würde viele Probleme lösen. Mich wundert, dass ihr die Zeit findet, hier selbst Gespräche zu halten, Bruder Bartholomäus. Mir war so, als hätte seine Exzellenz euch den Auftrag erteilt, eine Schrift zu kopieren. Das ist längst geschehen, Severin Dornberger. Ich wollte sie seiner Exzellenz gleich nach dieser Zusammenkunft überreichen. Gebt sie einfach mir und ich reiche sie an unseren ehrwürdigen Bischof weiter. Ja, ich weiß, du hast Durst. So großen Durst nach dem Blut der Bestie. Bald ist es soweit. Gräueltäter, dann gehen du und ich auf die Jagd. Dann holen wir es uns. Das verdammte Gräuel. Bruder Thaddäus. Severin, ziemt es sich für einen Leibdiener, sich im Dunkeln zu verbergen? Ich wollte dich sehen, Thaddäus. Du weißt, wo du mich finden kannst, im Infirmarium. Nur, dass ich dort auch deinen getreuen Christian finde. Ich wollte dich unter vier Augen sprechen. Und das hatte keine Zeit bis heute Abend? Nein, der Bischof hat beschlossen, noch heute abzureisen. Oh, das kommt überraschend. Ich hatte auch gehofft, wir hätten mehr Zeit miteinander. Diesmal. Es ist nicht leicht, Severin. Ich bin Mechanikus. Ich habe eine Vorliebe für das Komplizierte. Es sich wohl geziemt, für zwei gottesfürchtige Männer so nah beieinander zu stehen und miteinander zu flüstern. Bartholomäus? Bist du mir etwa gefolgt? Wie käme ich dazu, Leibdiener? Die Wahrheit ist, so groß ist Maria Zirn nicht, dass man nicht den gleichen Gang entlanglaufen könnte. Wie auch immer. Es schickt sich für einen Gottesmann nicht, sich an zwei andere anzuschleichen wie ein Strauchdieb. Oh, ich hab mich nicht angeschlichen. Ihr beiden wart nur mit was auch immer so beschäftigt, dass ihr mich nicht gehört habt. Bei Gott, eure Gesichter waren nicht einmal eine Handbreit auseinander. Wer euch Böses will, könnt ihr meinen, ihr hättet vorgehabt, euch noch näher zu kommen. Nun, Thaddäus hätte wohl wirklich noch näher kommen müssen. Ihr sprecht nur weiter. Ich habe ihn angesprochen, weil mein linkes oberes Augenlid schmerzt und ich ihn gebeten habe, es sich anzusehen in seiner Funktion als Infirmarius. Als Infirmarius? So, so. Und was sagt der Herr Infirmarius dazu? Dass dich das nichts angeht, Bartholomäus. Schon der große griechische Medikus Hippokrates sagte, was ich bei der Behandlung sehe oder höre oder auch außerhalb der Behandlung im Leben der Menschen, werde ich, soweit man es nicht ausplaudern darf, verschweigen und solches als ein Geheimnis betrachten. Aber nicht, wenn ich dir gestatte, es Bartholomäus zu verraten, was ich hiermit tue. Nun gut, alles, was ich gesehen habe, aus nicht einmal einer Handbreit Entfernung, deutet auf ein Hordeolum hin, eine Entzündung besser bekannt unter dem Begriff Gerstenkorn. Brüht Camilla auf und legt sie eingehüllt in ein Säckchen auf euer Augenlid, das sollte helfen. Ich danke dir, werter Bruder Thaddäus. Jetzt bin ich beruhigt. Nun, ich habe zu danken. Für was? Für Severins Vertrauen in meine Künste. Ich verabschiede mich nun von euch. Es geht zurück nach Salzburg. Bruder Thaddäus? Bruder Bartholomäus? Severin? Hab eine gute Reise. Bis zu eurem nächsten Besuch. Ihr untersucht Severins Auge im dunkelsten Winkel des Klosters? Entweder ihr seid ein wahrer Meister der Heilkunst, oder ihr und der Diener des Bischofs seid schamlose Lügner. Es betrübt mich, dass ihr uns schon wieder verlasst, Eure Exzellenz. Eure Anwesenheit verleiht dem Tal die Würde, die es als Wallfahrtsort verdient. Salzburg braucht mich, Egidius. Wann immer ich dort nicht vor Ort bin, kriechen die Einflüsterer aus ihren Ecken hervor und versuchen Zwietracht zwischen mir und seiner Exzellenz, dem ehrwürdigen Konrad von Rauwis, zu sehen. Es ist Zeit, dass ich zurückkehre. Das verstehe ich natürlich. sagt, hat man euch Wegzehrung mitgegeben. Gebratenes Fleisch und frisch gebackenes Brot und ein Laib Zirner Käse. Ja, es ist alles schon in meiner Kutsche. Hab Dank für deine Gastfreundschaft, Egidius. Ihr seid immer willkommen, Exzellenz. Ich will nicht abreisen, ohne mein Wort einzulösen. Hier, die Niederschrift der Exorzismus Procedura, kopiert von deinem Bibliothekarius. Verwahre sie gut. Selbstverständlich, Exzellenz. Und wenn ich das nächste Mal bei euch Mariensan Rast mache, ist mein Neffe von seinen Dämonen befreit. Und die Heiden aus dem Tal sind einer wie der andere gläubige Christenmenschen, die sich mir zu Füßen werfen und mir den Ring küssen. In Demut und Dankbarkeit. Wolfis! Achtung! Sag ich doch, dass meiner als erster fällt. Liegt nur daran, dass du die größere Axt hast, Arnold. Soll ich dir bei deinem Baum helfen? Wenn du keine Axt in deinem Arm haben willst, würde ich dir raten, die Finger von meinem Holz zu lassen. Das ist die Frau, die ich liebe. Na gut, dann nehme ich den Baum da drüben. Arnold? Hm? Da kommen Reiter und eine Kutsche. Ja, die sind nicht zu übersehen. Wer ist das? Das weiß ich. Irgendein verfluchter Kirchenfürst wahrscheinlich. Macht Platz für den Bischof von Chiemsee und sein Gefolge. Na, das habe ich gesagt. So breit ist dein Arsch auch nicht, dass du nicht an uns vorbeikommen würdest, kleiner dicker Mann auf dem Pferd. Halt deine Zunge im Zaum, Heidenweib, sonst schneide ich sie dir aus deinem Kopf. Du solltest besser auf deinen Kopf aufpassen. Von oben regnet es Felsbrocken in die Klamm. Lass das Gefolge anhalten, Hauptmann. Alle Mann, halt! Was hast du über die Felswand in der Klamm gesagt, mein Sohn? Dass sie brüchig ist. Und ich bin nicht euer Sohn, eure Exzellenz. Ah, ein Heide, der weiß, wie man einen Bischof richtig anspricht. Überaus ungewöhnlich. Wie heißt du? Arnulf. Arnulf von Quinn? Ja. Oh, ich habe viel über dich gehört. Das ist alles Vergangenheit. Wenn ihr mich entschuldigt... Ich muss Bäume fällen. Einen wie dich könnte ich in meiner Leibgarde gut gebrauchen, Arnold von Quill. Ihr habt genug Männer. Natürlich müsstest du und deine Frau die heiligen Sakramente der Taufe und der Ehe empfangen und dieses Tal verlassen. In Salzburg würde euch ein Heim gestellt und eine Bezahlung, von der du nur träumen kannst. Ich werde nie wieder kämpfen. Nicht für einen Bischof und nicht gegen einen. Wie du willst. Man kann einen Menschen nicht zu seinem Glück zwingen. Hauptmann, wir setzen unsere Reise fort. Weiter! Aber vergesst nicht, meine lieben Heidenkinder, die Wege zu Gott stehen immer offen. Und vergesst ihr nicht, auf euren Schädel Acht zu geben, während ihr durch die Klamm fahrt, eure Exzellenz. Keine Sorge, mein Sohn. Ich reise mit Gott. Mir kann nichts geschehen. Ja, das habe ich schon von vielen Christen gehört, kurz bevor sie tot im Gras lagen. Was? Ach, Herr im Himmel, um diese Zeit. Ich komme doch schon, aber hör auf zu klopfen. Thaddäus? Entschuldigt, Vater Abt, dass ich euch zu so früher Stunde störe, aber... Ist es wegen dem Burschen? Ja. Sag nicht, dass er gestorben ist. Noch nicht, Vater Abt, aber sein Fieber ist die ganze Nacht nicht heruntergegangen. Dann tu etwas. Du bist der Infirmarius. Christian und ich haben alles getan, was in unserer Macht steht. Deine einzige Aufgabe ist es, den Knaben am Leben zu halten. Ich habe gestern noch die Wunden des Jungen geöffnet, um den Eiter abzulassen und die letzten Holzsplitter zu entfernen. Wir haben Sud aus Weidenrinde gekocht und ihm eingeflößt, aber nichts will helfen. Er glüht wie das Höllenfeuer. Dann liegt es wohl einmal mehr an mir, die Dinge ins Lot zu bringen. Ich verstehe nicht. Wie wollt ihr den Jungen retten? Den Burschen? Oh, gar nicht. Aber all die anderen Heiden. Ihr fühlt es auch, nicht wahr? Oh ja, deshalb seid ihr so aufgeregt. Es ist entfesselt, es hat die Ketten abgeworfen, es bricht sich Bahn. Denn es hat Witterung von dem, was es begehrt, von dem, was es hasst, von dem Abscheulichen, das es zu verschlingen gilt wie Aas. Wie ein Kadaver voll Gewürm und grünem Schimmel. Ganz gleich, wohin ihr auch die Glieder streckt, die Hälse dreht, worauf ihr auch die Ohren legt, es ist schon da. Und seid gewiss, es wird sich euch zeigen in seiner ganzen unerträglichen Pracht. Was will er hier unten bei uns, der Oberbruder? Uns die falschen Lehren von seinem einen Gott erzählen. Was liebe Menschen aus Quill, schenkt mir für einen Moment euer Gehör. Ich verspreche euch, was ich zu sagen habe, wird euch allen von Nutzen sein. Hey, Freunde! Empfängt man so einen Gast in Quill? Lasst ihn sprechen. Hab Dank, Schulze. Ja. Lasst ihn sprechen. Je schneller er anfängt, desto eher geht er zurück in seine Abtei am Berg. Bitte, Arnulf, hör doch mal auf. Seid gewiss, ich werde mich so kurz fassen, wie ich nur kann. Ja, dann fang endlich an! Ich will direkt zur Sache kommen. Ihr Menschen aus Quill habt einen schrecklichen Verlust erlitten. Und glaubt mir, ich fühle mit euch. Ein junges Mädchen aus eurer Mitte musste auf bestialische Weise ihr Leben lassen. Geholt von einem Dämon, einer Höllenkreatur, einem Diener Satans. Ja, und warum? Weil ihr Brüder in unser Tal gekommen seid. Ja, Veit, bitte, jetzt lass ihn ausreden. Eure Vorfahren haben geglaubt, man könnte das Wesen, das ihr Greuel nennt, in die Tiefe des Gebirges verbannen. Aber die Wahrheit ist, keine Menschenseele vermag, diese Bestie in ihre Schranken zu verweisen, geschweige denn zu töten. Eine solche Macht hat nur der eine wahre Gott. Bleib uns weg mit deinem Gott. Wir haben einen ganzen Haufen davon. Wir brauchen nicht noch einen. Ihr kennt die alten Legenden über das Greuel. Es begnügt sich nicht mit einer Seele. Es wird mehr von euch holen. Oder von euch. Wir stehen unter dem Schutz unseres Gottes. Es ist unser fester Glaube, der uns wie ein Schutzschild umgibt und uns vor den Fängen dämonischer Kreaturen bewahrt, uns unverletzlich macht. Unverletzlich, was? Das wollen wir doch mal sehen, doch! Ulrich! Halt! Nimm die Lanzen weg, Ulrich! Misch dich nicht in meine Angelegenheiten ein! Wenn du den abtötest, werden sie aus Salzburg eine Armee losschicken und uns alle töten! Ist es das, was du willst? Ach! Niemand muss in diesem Tal mehr gewaltsam sein Leben lassen. Schenkt mir euer Vertrauen und lasst mich euch die Kraft des Glaubens und die Macht des himmlischen Vaters beweisen. Begleitet mich zum Schlund, aus dem das Greuel entsteigt. Ich werde den Platz mit geweihtem Wasser segnen und die Bestie mit Gottes Hilfe für alle Zeit in die Tiefen der Hölle zurückschicken, auf dass sie nie mehr eine Gefahr für euch und eure Nachkommen ist. Vertrauen muss man sich verdienen, Klostermann. Ja. Und du und deine sogenannten Brüder habt in den letzten Tagen nichts dafür getan. Wie meinst du das, gute Frau? Ich bin Helruhn, die Mutter von Brun, dem Jungen, der bei euch oben hinter den Mauern liegt. Gestern wollte ich nach meinem Sohn sehen. Ich bin den Hang zu euch hinaufgestiegen, Greuel hin oder her, um zu erfahren, wie es Brun geht, um seine Wunde mit Heilkräutern zu behandeln. Und dann sagt mir einer von euren Brüdern, dass es mir als Weib nicht erlaubt ist, durch das Tor zu gehen, zu meinem eigenen Kind. Bitte, bitte. Ihr müsst verstehen, das sind die Regeln unseres Ordens. Wer sagt mir, dass mein Sohn überhaupt noch lebt? Dass ihr seine Leiche nicht hinter euren Mauern versteckt? Ich verspreche euch, dass unser Medikus sich Tag und Nacht um euren Sohn kümmert. Nichts als Worte. Solange du mich nicht zu meinem Brun lässt, wird euch keine Frau aus Quell vertrauen. Und auch kein Mann. Ja. Und jetzt schleich dich aus unserem Dorf. Ja, verpiss dich aus Quell. Sonst treibe ich dich den Hang hinauf mit meinem Kreuz. Scher dich da raus. Wartet, wartet. Einverstanden. Hört ihr? Ich bin einverstanden, dass diese Frau ihren Sohn sieht. Ich breche die Regeln meines eigenen Ordens. Aus Mitgefühl. und als Zeichen dafür, dass ihr mir vertrauen könnt. Ich werde mich dafür vor meinen Mitbrüdern und meinem Herrn und Gott verantworten müssen. Und deshalb, wenn ich es tue, brauche ich euer Wort, dass ihr mir zum Schlund folgt und mir zuseht, wie ich ihn segne und den Dämon Greuel banne. Versprecht ihr mir das? Du musst deine Bestimmung erfüllen, Gideon. Lasst mich! Aber du bist der Erlöser. Ihr lügt! Unser Herr Jesus Christus war der Erlöser. Ja, aber du bist der Neue. Die heilige Jungfrau Maria ist uns erschienen und hat es uns selbst gesagt. Die Jungfrau? Du sollst das Tal befreien vom ungläubigen Weibspack und dann das Land und dann... Den ganzen Erdkreis, auf das sie keine kleinen Heiden mehr zeugen können. Und die ganze gotteslästerliche Brut ein für allemal vom Antlitz Gottes schöner Erde verschwindet. Aber dafür musst du raus hier. Sie halten dich wie einen Hund. Dabei bist du einem Engel gleich. Du musst über die Mauern und Heidenmädchen fällen. Nein, nein, Onkel Gernot hat es mir verboten. Onkel Gernot? Du weißt doch ganz genau, wer er ist, Gideon. Hört auf damit! Du weißt es. Bitte! Du weißt es. Bitte, kein Wort mehr! Auch wenn du es nicht aussprechen willst. Was bei allen Göttern machst du da? Ins Kloster kommen. Das wolltest du doch. Durch ein Gebüsch? Was ist mit dem Tor? Uns darf niemand sehen, verstehst du? Du bist ein Schisser, Obermönch. Ah, eine versteckte Falltür. Zu einem Geheimgang, der direkt ins Innere der Abtei führt. Ein Weg, von dem außer dir kein Heidenmensch weiß. Und nun schwörst du bei dem Leben deines Sohnes, dass du keiner Menschenseele davon erzählst. Meinetwegen, ich schwöre bei Bruns Leben. Vorausgesetzt, er hat es noch. Komm jetzt, schnell. Wo ist er? Dort hinten. Brun. Was in Gottes Namen? Christian! Vater Abt, was tut diese... Leise, Herrgott, noch mal! Willst du das ganze Kloster herbeischreien? Aber, Vater Abt, hörst du mich? Das da ist eine Frau! Ja? Oh, jetzt sehe ich's auch. Vater, du glühst wie Eurix Schmiedefeuer. Aber der Kodex! Der Kodex. Sie ist seine Mutter. Ich brauche heißes Wasser. Was? Kochend heiß. Und schnell. Bitte. Wozu? Bruns Bein sieht böse aus. Er fiebert stark. Ich habe Säckchen mit Kräutern dabei, die ihm helfen werden. Aber ich muss sie auskochen. Also los! Ihr lasst doch nicht zu, dass dieses Weib in unserem Infirmarium eine Behandlung... Er stirbt uns weg, wenn ihr noch länger redet. Vater Abt! Ihr wisst, was die Männer aus dem Dorf mit euch machen, wenn ihr mir das verbietet. Ja, gib ihr das heiße Wasser in Herrgotts Namen. Ja. Aber... Christian, jetzt tu, wie ich dir geheißen hab. Gut. Wie ihr wünscht. Weißt du, in was für eine Lage du mich bringst, Weib? In was für eine auch immer. Sie ist lange nicht so schlimm wie die, in der mein Sohn gerade steckt. Dein Wasser. Danke. Auf ein Wort, Christian. Dort drüben. Lass mich. Vater Abt, sie ist ein Heidenweib und kein Infirmarius. Das ist nun hinreichend bekannt. Glaubt ihr denn, sie vermag mehr als zwei ausgebildete christliche Infirmari? Nein. Aber die Sache ist die. Wenn ihr der Junge unter den Händen wegstirbt, tragen sie und ihre Kräuter die Schuld an seinem Tod und nicht wir. Und was, wenn sie es schafft, ihn zu heilen, weil sie eine Zauberin ist und mit Luzifer im Bunde? Dann hält sie hier in unseren heiligen Mauern ein teuflisches Ritual und wir tun nichts dagegen. Was erlaubst du dir? Denkst du dein Vater ab, der mehr als dreimal so viele Lebensjahre auf Gottes Erde wandelt wie du, könnte kein normales Heidenweib von einer Zauberin unterscheiden? Ich meine ja nur... Ich meine, du gehst jetzt frisches Wasser vom Brunnen holen, Christian. Und gnade dir Gott, wenn du dabei einem der anderen Brüder von dem Heidenweib hier oben erzählst. Haben wir uns verstanden? Eine Ungläubige in der Abtei. Als ob diese mehr von Heilkunst verstünde als Thaddäus und ich. Da soll Vater Abt ihr doch die Haare scheren und sie gleich zum Medikus ernennen. dann heißen wir uns Brüder und Schwestern Mariensarinnen. Wenn du dein Gemüt nicht abkühlst, Welpe, fängt das Wasser im Eimer noch an zu kochen. Hast du kein Buch zu lesen, Bartholomäus? Was lungerst du hier rum? Nun, mir scheint, die wirklich interessanten Dinge erfahre ich heute hier und nicht aus Schriften. Lass mich zufrieden. Ein Heidenweib im Infirmarium, was? Davon weißt du nichts, hörst du? Ist wohl die gleiche, die ich gestern an der Pforte abgewiesen habe. Erscheint es nur mir so oder gilt unser Kodex in jüngster Zeit nicht mehr viel? Dass du mir keinem davon erzählst, hörst du, Bartholomäus? Der Vater Abt wird uns beide strafen, wenn er erfährt, dass du es weißt. Aber Christian, wo denkst du hin? Natürlich schweig ich. Dein Geheimnis ist bei mir sicher. So ist gut, mein Sohn. Wie lange dauert es noch, bis du fertig bist? Du bist schon Stunden hier. Wenn ein anderer außer Christian hereinkommt... Fass seine Stirn an. Das ist keine Antwort auf meine Frage. Jetzt mach schon. Sie ist warm. Warm, ja, aber nicht mehr heiß. Bruns Fieber sinkt. Meine Kräuter beginnen zu wirken. Dann ist er außer Gefahr? Wir wollen's hoffen. Gibt es noch etwas, das du für ihn tun kannst? Fürs Erste nur warten. Das kannst du auch unten bei euch im Tal. Aber ich... Ich habe mein Versprechen gehalten. Du durftest zu deinem Sohn, durftest ihn sogar behandeln gegen die Gebote unserer Bruderschaft. Aber nun ist es genug. Ich werde dir nicht gestatten, den Tag und die Nacht hier zu verbringen. Bitte. Nur noch eine Weile. Ich bringe dich durch den Geheimgang zurück nach draußen. Jetzt. Also pack deine Sachen zusammen und komm. Ich gehe nur, wenn du mir versprichst, dass mein Sohn weiter mit meinen Kräutern behandelt wird. Und gebt ihm dazu den Sud aus der Weidenrinde zu trinken, den deine Brüder gekocht haben. Meinetwegen. Jetzt wird er Brun helfen. Und du sorgst dafür, dass deine Leute aus Quill sich an ihr Versprechen halten und morgen zur Mittagsstunde zum Schlund kommen, um mit eigenen Augen zu sehen, wie ich den Höhleneingang mit geweihtem Wasser segne und die Bestie banne. Durch die Kraft des christlichen Glaubens und die Macht unseres Herrn, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Bruder Lukas, hast du schon die Neuigkeit gehört, dass der Vater Abt eine Heidin ins Infirmarium gelassen hat? Dann steh uns bei. Ja, meine Rede, Bruder Andreas. Wenn wir nicht Acht geben, haben die Gottlosen aus dem Tal bald im Kloster das Sachen. Versteh mich nicht falsch, Bruder Jakobus. Nichts gegen den ehrwürdigen Vater Abt, aber seine Verbundenheit mit den Gotteslästerern nimmt langsam bedenkliche Züge an. Heilige Mutter Maria. Ja, ich sehe es ähnlich, Bruder Thomasius. Stell dir vor, der Pilger erfährt es und berichtet davon in anderen Klöstern. Es wäre nicht auszudenken. Hab Dank, Gefion. Du Göttin von allem, das wächst, für deine heilenden Kräuter und Wurzeln. Und auch euch danke ich, ihr drei Norn, Urd, Verdandi und Skuld, die am Fuße der Weltenesche sitzt und die Fäden des Schicksals webt. Danke, dass ihr mir meinen Sohn Brun gelassen habt. Das werde ich euch nie... Hallo? Oder? Bist du das, alte Krähe? Alle Götter, was? Das war die dritte Folge unserer Fantasy-Serie Greuel. Und sie ist noch lange nicht zu Ende. Wem oder was ist Helrun da gerade begegnet? Hört rein in Folge 4. Wir freuen uns über Feedback. Was denkt ihr über das, was bisher passiert ist? In der Beschreibung steht die E-Mail-Adresse, unter der ihr uns erreichen könnt. Gehabt euch wohl und hütet euch vor dem Greuel.